August 1853 vor der Villa Eltz in Bad Ischl. Der Kaiser von Österreich trifft eine Principessa Contadina aus dem Bauernadel. Warum? Die Mütter wollen es so. Sie haben ein Rendezvous geplant, weit ab von Wien, am Fuße der Alpen. Perché no? Ein Sommer in Bad Ischl ist eine Reise wert und das Herz so hoffnungsvoll. Sophie hat ihrer Schwester die Sache gut erklärt, doch sie läuft nicht, wie sie soll. Warum kommt ihr erst jetzt? Ein Wetter hebt uns auf, wir brauchen jetzt ein wenig Ruhe. Wo denkst du hin? Der Kaiser erwartet euch um vier. Was schon? Wie sieht Helene aus? Max lässt sich entschuldigen, doch ich hab Sissi mitgebracht. Das Kleid ist ganz unmöglich, scheußlich die Frisur. Ich zieh mich um. Das geht nicht mehr. Einen Kaiser lässt man nicht warten. Was nützt dein Plan, ist er auch noch so schlau? Er bleibt doch immer Theorie. Und nur das eine weiß man ganz genau. So wie man plant und denkt, so kommt es nie. Che bel progetto, eh? Sarebbe bello così, ma... Attenzione, signore e signori! So wie man plant und denkt, so kommt es nie. Ja? Strumpf, che cazzo fai, eh? Die Mütter sind gesprächig, der junge Kaiser schweigt, die Heiratskandidatin schwitzt. Die Sache wird genielig, weil jetzt der Kaiser zeigt, dass er Eigensinn besitzt. Nun, Franz, am Grund heraus, wie sie dir gefällt. Wer? Deine reizende Cousine. Wie eine frische Mandel, die grad zerspringt. Das ist ja meiner Poesie. Sie hat so liebe, sanfte Augen und Lippen. Und ein ordentliches Becken. So? Auf dem Ball heute Abend tanze ich ja nur mit ihr. Er mag so, dann lad sie ein. Steh auf. Ja. Geh zu ihr. Nimm sie in den Wie? Die? Was nützt ein Plan? Ist er auch noch so schlau? Er bleibt doch immer Theorie. Und nur das eine weiß man ganz genau. So wie man plant und denkt, so kommt es nie. 3 Jahre probiert, Französisch parliert, Manieren einstudiert. 3 Jahre Ermahnung, Erziehung und Planung. Umsonst, alles umsonst. Was nun sein Plan, ist er auch noch so schlau. Er bleibt doch immer Theorie. Und nur das Reine weiß man ganz genau. So wie man plant und denkt, kommt es nie. Und nur das Eine weiß man ganz genau.